Abschnitt 35 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Traumland, lege mir den goldgewirkten Scharlachmantel um die Schulter, setz aufs Haupt mir die Corona, die aus Dornenreis geflochten. Dornenreis mit Lorbeerzweigen. So, jetzt reiche mir die Flügel, nicht die dunklen Vampirflügel, nein, die weiten Adlerschwingen, Adlerschwingen meiner Sehnsucht. Und nun komm in meine Arme, lehn das Haupt mir an die Schulter, wenn befreit vom Erdenbanne wir im lichten Äther schweben und geheimnisbange Laute uns umbranden, uns umtosen, senke dann die Augenlider, schließe deine Augensterne. Doch, so uns das Reich geworden, das in farbenstolzen Träumen mir die weiße Gottheit zeigte, ja, dann öffne weit die Augen, öffne deine bleiche Seele, wie der Blumenkelch die Blätter, wenn ein Sonnenstrahl sie segnet. Ende von Traumland.